Deutschlandfunk. Kommentar. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht in der Kritik, weil offenbar in großer Zahl Fehler bei der Überprüfung der Pässe von Flüchtlingen unterlaufen sind. In einigen Bundesländern haben Stichproben mehrere Dutzend gefälschte Pässe zutage gefördert, die zuvor vom Bundesamt als echt eingestuft worden waren. Abgesehen vom Streit über das Verhalten des Bundesamtes beklagt Gudula Geuter in ihrem Kommentar, dass wieder einmal ein schiefes Bild von den Flüchtlingen gezeichnet werde. Nach dem Motto, jetzt laufen jede Menge unerkannt falsche Syrer durch Deutschland, die obendrein noch böse Absichten haben könnten. In der Sache kann man sich streiten. Der öffentliche Umgang mit ihr ist, wie so oft in Flüchtlingsfragen, fatal. Die Sache, das ist im Prinzip nicht viel mehr als eine Kompetenzfrage. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ein Generalstaatsanwalt streiten sich ums letzte Wort. Darum, ob die Ermittlungsbehörden die Identität der Flüchtlinge noch einmal gegenprüfen dürfen. Dass die Behörden diesen Streit nun, wer immer ihn durchgestochen hat, notgedrungen auf offener Bühne austragen, erweckt keinen guten Eindruck. Aber die Sünde ist lässlich. Viel schlimmer ist das Bild von den Flüchtlingen, das durch diese Streitereien wieder einmal viel mehr als nötig eingetrübt wird. Es entsteht der Eindruck, massenhaft liefen unerkannt falsche Syrer durch Deutschland mit wer weiß welchen bösen Absichten. Und sie würden auch in Zukunft nicht erkannt, auch weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge es schlicht nicht auf die Reihe kriegt. So viel kann man sagen, das stimmt so nicht. Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Tatsächlich fielen bei Überprüfungen dort ganze 4 von 3.300 Pässen auf, die das Bundesamt nicht als Fälschung erkannt haben soll. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann spricht zwar von 19 gefälschten Pässen, die bei Stichproben aufgefallen seien, da aber ist unklar, ob die wirklich schon durch die ernsthafte Prüfung der Nürnberger Behörde gelaufen sind. Wenn nicht, dann wären sie aller Wahrscheinlichkeit nach noch erkannt worden. Wie so oft muss man sich fragen, was Herrmann eigentlich bezweckt. Am Tag vor einer Landtagswahl spricht er von Sicherheitsdefiziten, die nicht hinzunehmen seien. Man ist versucht, an Schützenhilfe für die Berliner Schwesterpartei CDU zu denken. Vermutlich aber ist nicht sie der Profiteur von solchem Geraune, sondern diejenigen, die ohnehin vor jedem Flüchtling warnen. All das vorausgeschickt gilt allerdings auch, ja, natürlich ist es nötig, dass die Identität vieler Flüchtlinge noch einmal überprüft wird. Genauer gesagt derjenigen, die zwischen dem 5. September und dem 22. Dezember ins Land gekommen sind. Es war die Zeit der überforderten Behörden. Es war die Zeit, in der an der Grenze nur selten geprüft wurde. Es gab gerade mal Listen mit Namen und Geburtsdaten, was immer jemand ebenso angeben wollte. Und vor allem galten beim Nürnberger Bundesamt für Syrer die schriftlichen Verfahren. Sprich, wer sich zum Syrer erklärte, wurde im Prinzip anerkannt. Es gab zwar einzelne informelle Anhörungen, auch mit Übersetzern, die den Akzent beurteilen konnten, überwiegend aber genügte es überhaupt, den arabischsprachigen Fragebogen zu verstehen. Auch das erweckt ein falsches Bild. Als wieder richtig geprüft wurde, waren kaum sogenannte falsche Syrer dabei. Trotzdem, es ist völlig richtig, dass deutsche Behörden wissen müssen, wer warum hier ist. Nur, das eben prüft das Bundesamt. Diejenigen, die im bloß schriftlichen Verfahren anerkannt wurden, werden einbestellt, es werden Fingerabdrücke genommen. Auch wenn all das nur begrenzt wirkt, weil letzte Sicherheit oft nicht möglich ist, hätte Joachim Herrmann all das dazu sagen sollen. Alles andere ist Alarmismus. Der konkrete Streitfall schließlich steht auf einem noch anderen Blatt. Erado Rautenberg, Brandenburgs Generalstaatsanwalt, will Informationen. Es tun nicht alle in Deutschland, aber er gehört zu denen, die bei Menschen, die als Flüchtling kommen, erst einmal ein Strafverfahren wegen illegalen Grenzübertritts führt. Ist derjenige wirklich ein Flüchtling, wird eingestellt. Und Rautenberg sagt, er will wissen, wer das wirklich ist, dessen Verfahren er einstellt, und das will er selbst prüfen. Darüber kann man sich streiten. Das Bundesamt will die Daten nicht herausgeben, auch mit Blick auf die eigene Überlastung, mit dem Argument, letztendlich würden ohnehin alle Verfahren eingestellt. Im Ergebnis haben Gerichte der Behörde Recht gegeben. Rautenberg argumentiert nicht nur formal. Er bemüht sich seit langem, in seinem Bundesland rechtsextremistischen Auswüchsen entgegenzutreten und er sagt, der von Rechtspopulisten genährten Mär von den Flüchtlingen als Betrügern könne man nur entgegentreten, indem man sie widerlegt. Das lässt sich hören, es ist gleichzeitig als politisches Argument nicht notwendig eines, das Kompetenzen verschiebt. So oder so, in der Sache ist völlig richtig, es muss klar sein, dass die Behörden, welche auch immer, hier sauber arbeiten. Tatsächlich auch im Interesse der Flüchtlinge. Natürlich hat diese Frage auch eine Sicherheitsdimension. Eine Verknüpfung allerdings ist völlig daneben, die mit den jüngst in Norddeutschland festgenommenen mutmaßlichen IS-Angehörigen. Denn da war es gerade das Bundesamt, das gute Arbeit geleistet hat. Auch hier also gilt, es ist schwierig und kein Grund für Alarmismus. Der Kommentar von Gudula Geuter.